lite bring. Både herders öre klink langs det bäckske stål. Lindberg, mit Vaterland, då is wo ik wo. Lindberg, mit Vaterland, ja, då is het scho. Sen auch der Ruhr ströme Tag en Nacht. Aven du träse Ort, da des Höhenstelle krach. In je schwimme oben auf, schnatternd im Chor. Lindberg, mein Vaterland, da is wo ik wo. Langste Weg, süßen steht mir. Mann mit Kinge an der Heinz, beien Todose hier. Tro an Blechen, tro an Gott, ist von selbst tot not. Lind.